kiffen? Wollen wir ein bisschen kiffen? Wollen wir ein bisschen kiffen? Wollen wir ein bisschen kiffen? Wollen wir ein bisschen kiffen? Bisschen kiffen? Wollen wir ein bisschen kiffen? Bisschen kiffen? Ich bin im Moment gerade so bekifft, dass ich nicht weiß, was hier abgeht.